Das erste Bild, was von ihr publik wurde, ist denkbar unspektakulär. Ein Mädchen sitzt mit einem Schild vor einem Gebäude. Das Berichtenswerte? Sie sollte eigentlich in der Schule sein. Das ist der erste Konflikt. Ist es vertretbar, die Schule zu schwänzen, um für die eigene Zukunft zu demonstrieren? Die Frage verdeutlicht schon den Auslöser von Gretas Reise, den Irrsinn, nach einem sehr heißen Sommer 2018 wieder zurück in die Schule zu gehen, um für eine Zukunft zu lernen, die mehr und mehr auf dem Spiel steht. Das Bild von ihr mit dem Schild sagt, es braucht sehr wenig, um nicht mehr mitzumachen. Und es wirft die Frage auf, ob wirklich die Streikende das Problem ist oder ob es nicht vielmehr all diejenigen sind, die ein zerstörerisches System mittragen. Die Selbstwirksamkeit, die Greta Thunberg sich verschafft hat, indem sie aus einer für hunderte Millionen Schülerinnen völlig selbstverständlichen Routine ausbricht, zeigt Menschen auf der ganzen Welt, dass, um einen Slogan der Fridays for Future-Bewegung zu paraphrasieren, eine andere Welt möglich ist. Dass es nicht darum geht, das Klima zu retten, sondern die Menschheit. Es scheint, als bräuchten auch wir Geschichtenerzählerinnen einen solchen Greta-Moment, einen Green Narrative New Deal mit neuen ökologisch aufgeladenen Erzählungen. Vielleicht inspiriert uns die im vorigen Kapitel skizzierte Heldinnenreise dazu, den Kampf gegen die Klimakrise erstens als Absage an althergebrachte Erzählmuster, vor allem aber als Kampf nicht gegen uns selbst, sondern gegen die wahren Antagonisten der Ausbeutung zu führen, und zweitens mehr den vernetzten Heldinnen wie Greta als den eigensinnigen Helden der Katastrophenfilme zu folgen. Die schlechte Nachricht? Bisher verlieren wir diesen Kampf. Die gute Nachricht? Wir haben noch nicht einmal begonnen zu kämpfen. Wenn nur endlich sich all jene Menschen von der Katastrophe bedroht fühlten, die tatsächlich von ihr bedroht sind, nämlich nahezu alle, können sich auch all diese Menschen zu vernetzten Protagonistinnen einer Heldenreise wandeln. Jedes Narrative selbst im 21. Jahrhundert muss zwingend diese existenzielle Krise der Menschheit in eine positive Erzählung gießen können. Die Alternativen dazu sind nur Verdrängung oder Verzweiflung. Das bräuchte aber viel mehr eindrückliche Geschichten der Vorbilder, die sich auf den Weg gemacht haben, Greta zu folgen. Nichts weniger als die Rettung der Welt in kleinen Schritten zu erzählen, ist heute wichtiger denn je.